Kreuzung sein von Geist und Temperament. Mein Mann muss Flotte sein, er muss mein Gott sein. Er muss ein Herr sein, der das Liebesleben kennt. Ich suche einen Mann, der interessant ist. Ich will im Wahn sein, sieht er mich an. Es muss ihm ein Geheimnis leicht umwittern. Ich will bei aller Liebe vor ihm zittern. Ich suche einen Mann, der interessant ist, der sehr charmant ist. Ich kann schon morgen den Mann besorgen, der ihrem Wunsch fehlt wie ein Ei dem anderen gleicht. Er darf nicht scheu sein, muss aber treu sein. Mit anderen Worten, dieser Mann hat's nicht so leicht. Ich suche elegant ist und mir die Hand küsst. Und dann muss dieser Mann ein richtiger Mann sein. Ich will im Mann sein. Sieh er dich an. Es muss ihn ein Geheimnis leicht umwittern. Ich will bei aller Liebe vor ihm stehen. Wie sehr charmant ist und wie